Zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des unvergänglichen klassischen Werkes von Genossen Kim Il-sung für den großen Zusammenschluss unserer Nation gaben am 1. August das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozioideologische Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung. Sie betonten, dass die Geschichte der Bewegung für die Wiedervereinigung Koreas die Richtigkeit und Lebenskraft der Idee und Linie von Präsidenten Kim Il-sung für den nationalen Zusammenschluss deutlich bewiesen habe.